Ich hab gestern deine Freundin gesehen. Sie wurde ganz souverän von einem Bus zerlegt. Deine Tränen schmecken salzig, aber ist doch so. Komm zur RM, setz dich hin, fühl dich wohl. Dieser Scheiß kommt vom Herzen, Bruder. Rapper hoffen doch, wir stopfen ihnen das Maul, Bruder. Ich muss schmunzeln, dein Diss war zu weich. Ich beleidige dich, nachdem ich weiß, wie du heißt. Von Jungfrauen vergewaltigt, kein Gleichgeld, sondern Maismehl. Stopfe Rapper Asche, guck zu, wie der Scheiß geht. Getarnt als sein Vater, ficke deine 18-jährige Freundin, ohne meinen Penis zu nehmen. Ich stutze meinen Bart, um ein Streichholz zu zünden. Reiß meine Zähne raus, um danach die Fee zu beglücken. Opfer, die immer auf den gleichen einprügeln. Mit Beton in das Meer, auf den Weg Richtung Syrien. Rapper wollen gerne reden, doch sie dürfen nicht. Kein gutes Aussehen, nur ein Schwanzgesicht. Sie labern nur noch Scheiße, aber ist doch so. Ist doch so, ist doch so. Rapper wollen gerne reden, doch sie dürfen nicht. Kein gutes Aussehen, nur ein Schwanzgesicht. Sie labern nur noch Scheiße, aber ist doch so. Ist doch so, ist doch so. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Warum? Ich habe deine Freundin gefickt. Ach so. Moment, du hast deine Freundin gefickt? Warum? Was geht mit dir? Er ist ein Hurensohn, lästert über andere Leute. Doch seine eigenen Freunde kennt er nicht mal bis heute. Ich verwechsel deine Wohnung, breche ein und fick den blinden Hund. Von dein Vermieter, der dich morgen aus der Wohnung bumst. Trage Chanel auf und kleide mich als Hafennutte, damit ich deine Mutter ähnel, wenn ich Fußball gucke. Ich ficke Rapper und obendrauf noch deine Crew. Verbindete Leute können nicht mal richtig laufen auf dem Nike-Schuh. Keine Hilfe, spritze in die Fresse wie ein Staub. Mach mal deine Beine breit, genauso sieht dein Döner aus. Rabauken Mucke, ja, ich bin ein Rabauke. Rabauke mit dem Kopf durch die Wand. Rapper wollen gerne reden, doch sie dürfen nicht. Kein gutes Aussehen, nur ein Schwanzgesicht. Sie labern nur noch Scheiße, aber ist doch so. Ist doch so, ist doch so. Rapper wollen gerne reden, doch sie dürfen nicht. Kein gutes Aussehen, nur ein Schwanzgesicht. Sie labern nur noch Scheiße, aber ist doch so. Ist doch so, ist doch so. Sie labern nur noch Scheiße, aber ist doch so. Ist auch so. Ihr seid Bitches verloren in der Gegend. Neben deiner Crew fühlst du dich ekelerregend. Was ist los, Boy? Du trägst ein Tanktop verkehrt herum. Auch deine Freundin findet dich ziemlich dumm. Auf einer Skala von 1 bis 10 bist du eine 0,9, Schwester. Yeah, du wirst schon sehen. Ständig machst du Fotos alleine mit einem Selfie-Stab. Was ist Nokia? Ich benutze Kamera. Enge Jeans, Süßer? Nein, darauf steh ich nicht. Ach ja, dein Bruder hat mir Snaps geschickt. Ja, ja, das Leben ist so wunderschön. Sieh meinen Ex auf der Straße im Regen stehen. Er will mich zurück, doch ich zeig ihm den Mittelfinger. Ich geb es zu, das Leben ohne dich ist besser. Ah, so viel besser. Yeah. Rapper wollen gerne reden, doch sie dürfen nicht. Kein gutes Aussehen, nur ein Schwanzgesicht. Sie labern nur noch Scheiße, aber ist doch so. Ist doch so, ist doch so. Rapper wollen gerne reden, doch sie dürfen nicht. Kein gutes Aussehen, nur ein Schwanzgesicht. Sie labern nur noch Scheiße, aber ist doch so. Ist doch so, ist doch so. Ist doch so, ist doch so, ist doch so. Ist doch so.